Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Thessalonicher Brief, 3. Kapitel, Vers 2 bis 3. Und betet auch, dass wir von boshaften und schlechten Menschen geschützt werden, denn nicht alle glauben an den Herrn. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und euch vor dem Bösen bewahren. Gott segne dieses Wort. Gott schützt uns. In diesen Versen aus dem Thessalonicher Brief erfahren wir sehr, sehr viele wichtige, entscheidende Wahrheiten. Und um nur einige zu nennen hier, worauf es ankommt, ist, dass wir es nicht immer mit gutartigen Menschen zu tun haben oder Menschen, die Jesus Christus treu sind, sondern oftmals auch Menschen, die Jesus entgegenstehen, also die bösartig sind. Und das ist oftmals der Fall, das kann oft in Kirchengemeinden sein, unser Glaube, also nur weil etwas eine Kirche ist, heißt das, dass alle Leute dort Gläubige sind. Und so müssen wir also wachsam sein und beten, dass wir geschützt werden, dass uns der Heilige Geist beschützt vor boshaften und schlechten Menschen. Das ist nur eine Wahrheit, aber sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und oft, oder es kann auch oft vorkommen, oder öfter als wir denken, dass auch in Kirchengemeinden andere Menschen anderen Unheil antun oder bösartig sind oder nicht gut behandeln, nicht nur unfreundlich sind, aber mehr, sondern sogar richtig bösartig und anderen Unheil und Übels wollen und nicht wohlgesonnen sind. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Und wenn das also der Fall ist, dass wir nun als Christen oder neue Christen oder ältere Christen ja diese Erfahrungen machen, ganz wichtig ist, dass wir nicht den Überblick verlieren, dass es um Jesus Christus geht, genauer gesagt um unsere persönliche Beziehung mit unserem Herrn Jesus Christus. Und er schützt uns, unser Herr Jesus Christus schützt uns durch das, was er für uns am Kreuz getan hat. Die Wahrheit ist, dass Menschen nicht unsere Feinde sind, sondern der Feind, nämlich der Satan, ist unser Feind. Und er wirkt manchmal in den Herzen anderer Menschen. Und ja, es gibt auch Menschen, die ja vorgeben, zu Christus zu gehören, aber in Wort und Tat das nicht ausdrücken. Und da würde ich euch nochmal ermutigen, geht mal in den Epheserbrief, also Epheserbrief 6. Kapitel, Vers 10 bis 18. Da schreibt uns der Paulus, unser Bruder Paul, noch mal genauer, wie das denn ausschaut. Und das ist eine ganz wichtige, wichtige Sache, dass ihr das zu Herzen nehmt und das im Gebet mit unserem Herrn Jesus Christus gemeinsam nochmal euch vor Augen führt und in die Herzen wirken lässt, diese wirklich entscheidende Wahrheit. Denn wenn uns Leute nun Böses tun, manchmal können wir da nicht viel machen, aber das Einzige, was wir machen können und müssen, ist, dass wir den Menschen vergeben, manchmal aber auch sehen, ob wir in eine neue Kirchengemeinde kommen. Und das Wichtigste ist, die Voraussetzung ist, dass wir in der Bibel, dass wir bibelfest sind. Deswegen sage ich immer, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Das ist nicht nur ein Spruch, sondern das ist euer Schutz und euer Schild. Denn nur wenn ihr wisst, was in der Bibel steht und was unser Jesus Christus uns lehrt, nämlich dass wir Gott fürchten und unseren Nächsten wie uns selbst lieben sollen, wenn wir diese beiden Gebote uns daran halten und diese Wahrheit in unsere Herzen wirken durch den Heiligen Geist, dann haben wir eine gute Basis, auch zu hören, manchmal, ob dann nun der Prediger überhaupt oder was gepredigt wird, ob das nun wirklich bibelkonform ist und Christuszentriert ist. Das ist ganz wichtig. Sonst habt ihr gar keinen Schutz. Sonst kann euch jemand die Bibel aufmachen, steht vorne, euch irgendwas vorlesen und ihr wisst gar nicht, ob das nun überhaupt die Wahrheit ist. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und ihr müsst das machen. Ihr müsst, wenn ihr als Christen folgt, und ich sage euch das als Brüder und Schwestern, dann müsst ihr diese Wahrheiten euch zu Herzen nehmen lassen. Und also hier aus diesem Thessalonicher Brief sehr wichtig und besonders aus dem Epheserbrief nochmal, sechstes Kapitel, Epheserbrief im 10. bis 20. Vers durchlesen und zu Herzen nehmen. Ganz wichtig. Und lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort und hier die Wahrheit, dass du uns schützt durch den Heiligen Geist, uns aber auch warnst, dass wir nicht alle, die vorgeben, zu Christus zu gehören, dass sie das auch sind, sondern an den Werken sollt ihr sie erkennen, und an den Werken werden wir sie erkennen, dass Christus nicht nur sagen, dass sie Christus folgen, sondern dass es auch in nicht nur Wort, aber auch in Tat sich widerspiegelt. Und wir danken dir für diese sehr, sehr wichtigen Wahrheiten, und wir beten, dass alle Menschen sich das zu Herzen nehmen, denn es sind nicht Menschen, die unsere Feinde sind, sondern der Feind, Satan, der Teufel ist unser Feind. Und das ist hier in diesen Versen nochmal nachlesbar. Und dafür beten wir und Gottes Schutz für alle, die Jesus Christus folgen. In Jesus Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.